außer Kontrolle. Radio Glasnost. Eine Sendung aus und über die DDR. Jeden letzten Montag im Monat. Ab 21 Uhr auf UKW 100,6 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Es ist ja immer etwas aufregend, darauf zu warten, dass wir endlich mit Radio Glasnost beginnen können. Aber jetzt geht's los. Seid gegrüßt zur dritten Sendung von Radio Glasnost. Um ein hier im Westen beliebtes Wort zu verwenden, Radio Glasnost ist ein Pilotprojekt. Wenn die grenzüberschreitende Zusammenarbeit klappt, und zwar längerfristig klappt, werden wir uns demnächst öfters zu Wort melden. Dezember wechselt Radio 100 die Frequenz und wird dann auf UKW 103,4 MHz 2 Stunden mehr Sendezeit haben. Von 17 bis 23 Uhr. Und Radio Glasnost wechselt mit. Ich muss ja gestehen, dass mich die Resonanz auf die ersten Sendungen etwas beunruhigt hat. Wir haben mit Radio Glasnost ein Angebot für unkontrollierte DDR-Öffentlichkeit machen wollen. Zum Teil wird nun von uns erwartet, dass wir auch selbst über die DDR berichten. Das würde ich ja gerne, ist aber so schnell nicht zu leisten. Ich würde es mir ehrlich gesagt auch gar nicht zutrauen, DDR-Entwicklungen zu bewerten. Aber es gibt ja genug Leute hier wie dort, die das besser können. Und das könnt ihr dann gleich als Aufforderung verstehen, euch an Radio Glasnost zu wenden. Themen der heutigen Sendung. Der berühmte Dialog Ost-West und Ost-Ost. Angehörige der unabhängigen Friedensgruppen trafen sich mit der CDU-Fraktion West. Dann haben wir noch der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit. SPD und SED pflegen die Kultur des Dialoges. Und nicht zuletzt Igor Tatschke. Eine Ausstellung und ein spitzenmäßiges Interview mit dem Künstler. Viel Vergnügen in der nächsten Stunde. Am Mikro begrüßt euch Ilona Marenbach. Find the hearts of the terror around. Don't care who flows under combat gun. Find the hearts of the terror around. Don't care who flows under combat gun. Mit wem darf man und mit wem nicht? Darüber gibt es zurzeit großen Streit in den Friedensgruppen der DDR. Erstmals trafen sich in diesem Monat drei Angehörige der unabhängigen Friedensbewegung der DDR mit Vertretern der CDU-CSU-Fraktion des Bundestages zu einem mehrstündigen Gespräch zusammen. Anschließend gab der deutschlandpolitische Sprecher der Unionsfraktion Lindner reichlich Interviews und zeigte sich angenehm überrascht von dem Maß an Übereinstimmung. Die DDRler kamen dabei nicht so recht zu Wort. Den akkreditierten Journalisten war es verboten, sie zu interviewen. So quatschte eben die CDU. Was dann bei vielen Leuten hängen blieb, war ein Bild der Vereinnahmung der Friedensbewegung. Und das durch eine Partei, die für so manches Unrecht auf dieser Welt mitzuverantworten ist. Da hagelte es Proteste und Distanzierungen. Von Profilierungssucht bis Kumpanei reichten die Vorwürfe. Vertreter der Gruppen Gegenstimmen und der Umweltbibliothek formulierten folgende Erklärung. Am 13. Oktober meldeten westdeutsche Radio- und Fernsehstationen, dass sich Mitglieder der Ostberliner Unabhängigen Friedensbewegung mit Abgeordneten der CDU-Bundestagsfraktion getroffen haben. Weggelassen wurde, dass es sich lediglich um ein Treffen mit zwei Ostberliner Friedensgruppen handelte. Wir, eine Reihe von Mitgliedern anderer Gruppen der Berliner Unabhängigen Friedensbewegung, distanzieren uns von diesem Tête-à-Tête mit Vertretern einer Partei, die die westliche Nachrüstung befürwortet und mit durchgeführt hat und auch in neuerer Zeit sich als Hemmblock der Abrüstungsverhandlungen zwischen den Supermächten profiliert. Wir wollen nicht zusammen mit einer Partei Krokodilstränen über Menschenrechtsverletzungen in der DDR vergießen, die andererseits eine menschenverachtende Asylpolitik befürwortet und mindestens zu großen Teilen brutale Diktaturen wie in Südafrika und Chile unterstützt. Politische Gespräche sind für uns nur mit Parteien, Gruppen und Bewegungen möglich, die wenigstens Ansätze zur Abwendung von der alten Abschreckungs- und Bedrohungsideologie zeigen, ganz zu schweigen von einem Engagement für die Menschenrechte, wo immer sie verletzt werden, in Ost oder West. Das trifft hart, denke ich mir mal, zumal auch die Kirche von unten sich nicht mit Kritik zurückhält. Wie reagieren nun die Beteiligten auf diese Vorwürfe? Unter anderem waren neben dem Pfarrer Rainer Eppelmann auch Ralf Hirsch und Gerd Poppe von der Initiative Frieden und Menschenrechte an dem Gespräch mit der CDU-CSU anwesend. Mitarbeiter von Radio Glasnost baten sie um eine Stellungnahme. Zunächst beschreibt Ralf Hirsch seine Krokodilstränen. Also ich halte diese Vorwürfe als erstes für nicht gerechtfertigt. Wir haben eine Möglichkeit der Diskussion genutzt, die uns angeboten wurde. Wir reden ja ständig von Dialogbereitschaft und diese wollten wir auch hier wahrnehmen. Wir haben in erster Linie keine Krokodilstränen vergossen über Menschenrechtssituation in der DDR. Vielmehr haben wir inhaltlich über Situationen in der Bundesrepublik gesprochen. Wichtige Themen waren unter anderem Asylproblematik, Arbeitslosigkeit. Ich halte diese Behauptung, Krokodilstränen, für eine Unterstellung, die einfach ein bisschen übereilt kam. Sicherlich auch aus der Situation der Berichterstattung westlicher Medien. Ich bin der Meinung, wenn wir von Dialogbereitschaft reden, dann muss Dialogbereitschaft offen sein für alle und kann nicht einer Zensur unterworfen werden. Wir fordern von unseren Regierenden, die ebenfalls jahrelang Dialogbereitschaft unterdrückt und heute noch nicht praktiziert, dass sie es tun. Hier wird es praktiziert und ich glaube, es geht in erster Linie um Inhalte, die man mit dem bespricht. Wir haben also auch sehr massiv dargelegt, die Gespräche mit uns können nur glaubhaft werden. Und wenn es Vollgespräche werden, muss das unbedingt passieren, wenn auch die Regierung und die CDU-CSU in der Bundesrepublik mit kritischen Bürgern in Gespräch kommt und die nicht als Spinner und Chaoten abstempelt. Wir haben ebenfalls ganz deutlich gesagt, wir wollen nicht von sie vereinnahmt werden und sie können nicht für uns sprechen, sondern Menschenrechtsproblematik müssen wir in erster Linie selbst angreifen in unserem Land. Wir haben lange über das Thema Wiedervereinigung gesprochen. Weil wir der Meinung, grundsätzlich eine Meinung vertreten haben, Wiedervereinigung ist sowieso nur diese ganze deutsche Frage ist nur im europäischen Sinne zu lösen und nicht im deutsch-deutschen Verhältnis. Da gab es sehr unterschiedliche Meinungen. Also die Tendenz, wir haben zusammen geweint und wir haben uns verbrüdert und es gab überall Übereinstimmung, stimmt natürlich auf keinen Fall. Das Problem, was mir im Nachhinein deutlich geworden ist, ist, dass wir es nicht geschafft haben, Inhalte dieses Gesprächs auf schneller Wege, auf Möglichkeiten im Land den Gruppen bekannt zu machen. Wiedervereinigung ist eins der Worte, die ich nicht ausstehen kann. Zu viele Leute, denke ich, benutzen es in einem Zusammenhang, der mich misstrauisch macht. Und die europäische Lösung ist doch auch nicht viel mehr als ein Wunschtraum. Wenn man zum Beispiel sieht, mit wie wenig Kompetenzen das Europäische Parlament ausgestattet ist, braucht man sich um die Realisierung solcher Idealzustände kaum Gedanken zu machen. Naja, aber den Stein der Weisen hat eben noch niemand gefunden. Den roten Stein der Weisen gibt's, den gibt's doch nicht, Genosse, auch du. Den gibt es doch nicht, Genosse, auch du. Du hast ihn nicht gefunden. Wir haben wie blödes Federvieh mit rotem Kamm und Kikeriki zum Gaudi für die Bourgeoisie uns oft genug zerschunden. Der Kampf ist hart und unser Feind ist schlau und hat sich längst vereint. Ist schlauer als wir und hat sich vereint und will uns einzeln schlagen. Genossen, fragt nicht penetrant, wie in dem Märchenhirn verbrannt. Wer ist der Linkste im ganzen Land, das kann kein Spiegel sagen. Doch nicht, den gibt es doch nicht, Genosse, auch du, du hast ihn nicht gefunden. Wir haben wie blödes Federvieh mit rotem Kamm und Kikeriki zum Gaudi für die Bourgeoisie uns oft genug zerschunden. Wolf Biermann, der rote Stein der Weisen. Auch Gerd Poppe von der Initiative Frieden und Menschenrechte war von den Vorwürfen der Gegenstimmen nicht unbeeindruckt. Er ist ja nicht gerade als CDU-Freund bekannt, das sagte mir jemand, der es eigentlich wissen muss. Auch von ihm haben wir einige Sätze eingefangen. Ja, solchen Kritikern würde ich erst einmal sagen, wir würden einen Teil unserer Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir auch unsere Gespräche nur auf diejenigen beschränken, die ohnehin schon der gleichen Meinung sind wie wir. Wenn wir, wie oft geschehen, eine neue politische Kultur fordern, dann meinen wir damit nicht ein alternatives Insidertum, sondern wir meinen, dass der Basisdialog, der ja seit Jahren bereits geführt wird, sich erweitern sollte auf diejenigen Gruppen oder auch Parteien, die andere politische Auffassungen haben. Und dabei sollte nicht die Kritik an der möglichen Vermarktung durch westliche Medien im Vordergrund stehen, sondern es sollten eher die Chancen gesehen werden, die ein derartiger Dialog hat, wenn man die Prinzipien von Abschreckung und Abgrenzung überwinden will. Es sollte auch für die Mitglieder unabhängiger Gruppen eine Selbstverständlichkeit werden, mit Vertretern offizieller Politik oder auch mit regierenden Parteien zu reden. Es wird bei uns im Lande ja bereits seit Jahren versucht, Kontakte aufzunehmen mit Vertretern von staatlichen Institutionen, sie an den Gesprächstisch zu bringen, leider mit geringem Erfolg bisher. Wir betrachten als Voraussetzung für einen stabilen Frieden innergesellschaftliche Veränderungen, als notwendig. Insbesondere solche, die die Teilnahme einer breiten Öffentlichkeit sowohl an den Entscheidungsfindungen wie auch an den Durchsetzungen der Entscheidungen garantieren. Das heißt, dass wir in der DDR vor allem öffentliches Nachdenken, Sprechen und Handeln möglich machen wollen, die Menschenrechte in ihrer Gesamtheit durchsetzen wollen und einen Weg der Demokratisierung beschreiten. Wobei wir jetzt unter Demokratisierung nicht ein Endziel verstehen, das uns eines Tages von den Herrschenden als Geschenk überreicht wird, sondern als einen permanenten Prozess, der vor allem auch außerhalb der offiziellen Institutionen entwickelt werden kann. Wir haben jetzt in diesem Prozess vor allem als Verbündete Friedens-, Ökologie- und Menschenrechtsinitiativen in allen Teilen der Welt, insbesondere auch in Ost- und Ostmitteleuropa. Und wir denken, dass eine so breite und vielschichtige Entwicklung nicht im Sinne einer bestimmten Ideologie arbeiten kann, im Sinne eines bestimmten gesellschaftlichen Systems handelt, sondern auch in der Zukunft eine weitgehend pluralistische sein muss. When he don't feel like a man, but you can't. Beziehungen zu kommunistischen Staaten waren ja schon immer begehrt. Man denke da nur an Franz Josef Strauß, fährt nach China und verspeist dort publikumswirksam Nationalgerichte. Richard Weizsäcker strahlt in Moskau sein altadliges Präsidentenlächeln. Und Gabriele Wonnekold von der Berliner AL strampelt mit dem Fahrrad nach Ostberlin, um dem Staatsakt der B750 beizuwohnen. Jeder geringste Kontakt wird sogleich groß aufgemacht. Die Presse ist dabei. So auch die Begegnung SPD-SED. Für die einen ist es ein Hoffnungsträger, für die anderen Zweckpropaganda. Wie auch immer, es gibt bemerkenswerte Entwicklungen, die sich zu beobachten lohnen. Im August dieses Jahres wurde der Öffentlichkeit ein gemeinsames Papier von SPD und SED mit dem Titel »Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit« vorgestellt. In dem Dokument wird betont, dass für eine Welt in Frieden eine Kultur des politischen Streits und des Dialogs notwendig ist. Dafür wurden Grundregeln formuliert, die auch innenpolitische Konsequenzen haben. So heißt es unter anderem: Die offene Diskussion über den Wettbewerb der Systeme, ihre Erfolge und Misserfolge, Vorzüge und Nachteile muss innerhalb jedes Systems möglich sein. Die Staaten in beiden Systemen müssen entsprechend der KSZE-Schlussakte auf ihrem Territorium die Verbreitung von periodisch und nicht periodisch erscheinenden Zeitungen und gedruckten Veröffentlichungen aus den anderen Teilnehmerstaaten erleichtern. Der Dialog zwischen allen gesellschaftlichen Organisationen, Institutionen, Kräften und Personen auf beiden Seiten gewinnt wachsende Bedeutung für die Friedenssicherung und den Wettbewerb der Systeme. Das schließt auch Besuch und Gegenbesuch, die Teilnahme an Seminaren, wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Veranstaltungen über die Systemgrenzen hinweg ein. In diesem Sinne fand am 14. Oktober in Freudenberg in der BRD das 12. Gustav-Heinemann-Gespräch statt. Neben den Hauptautoren des Papiers, Dr. Thomas Mayer von der Grundwertekommission der SPD und Professor Rolf Reissig, Direktor des Instituts für wissenschaftlichen Sozialismus an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, nahmen Vertreter der CDU und der Grünen teil. Die ohnehin schon neuartige Diskussionsrunde bekam noch einen Knüller. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hatte den Schriftsteller Jürgen Fuchs eingeladen. Erstmals saß ein führender SED-Ideologe mit einem konsequenten Kritiker aus der DDR auf einem Podium. Professor Reissig sprach von neuem Denken und Handeln im Atomzeitalter. Nach Uni-Rauschmiss, Parteiausschluss und Gefängnisaufenthalt in den Westen abgeschoben, stellte sich Jürgen Fuchs dem Dialog. Vor 10 Jahren musste ich unter hohem Druck die DDR verlassen, habe das Gefängnis kennengelernt und habe die Erfahrung gemacht, dass in den Jahren 76, 77, auch verbunden mit der Ausbürgerung meines Freundes Wolf Biermann und des Hausarrestes gegen Robert Habermann, eine Kultur des Streites, des Dialoges nicht existierte. Und als ich dieses Dokument las, dachte ich, wenn das, was dort steht, und vieles erinnerte mich an das, was zum Beispiel Habermann gesagt und geschrieben hat, dann bricht wirklich eine neue Situation an und das ist enorm. Ich setze in dieses Dokument die Hoffnung, dass der Dialog mit der osteuropäischen Opposition aufgenommen wird und dass endlich nach 10, 15 Jahren begonnen wird, gemeinsam darüber nachzudenken, wie diese Verranntheit auf kulturellem und sozialem Gebiet verändert wird. Geben Sie Biermann die Chance, in Leipzig zu singen. Geben Sie uns die Möglichkeit zu reisen. Und wir von unserer Seite aus haben natürlich überhaupt nichts dagegen, mit Ihnen zu sprechen, zu diskutieren. Zu keinem Zeitpunkt haben wir verweigert den Dialog. An der Publikumsdiskussion nahm auch der gewaltsam aus der DDR weggebrachte Roland Jahn teil. Er konfrontierte Reissig mit konkreten Fragen. Für mich stellen sich aus meiner eigenen Betroffenheit, aber auch aus der Erfahrung von vielen Freunden, die in der DDR noch leben, natürlich viele Fragen, die einfach im Widerspruch zu den vielen schönen Worten, die Herr Reissig hier gebracht hat, stehen. Zum Beispiel bestehende Strafgesetze, die es jederzeit ermöglichen, die positive Entwicklung, die Sie durchaus geschildert haben, Kirchentag und so weiter, rückgängig zu machen. Deswegen, weil Strafgesetze es ermöglichen, jeden DDR-Bürger aufgrund seiner kritischen Meinungsäußerung ins Gefängnis zu sperren, jeden DDR-Bürger, der Kontakt mit Westbürgern hat, ins Gefängnis zu sperren, Paragraph Nachrichtenübermittlung und so weiter. Dass diese Strafgesetze halt keine Rahmenbedingungen sind, dieses Papier mit Leben zu erfüllen, was wollen Sie für konkreten Beitrag leisten? Ich könnte natürlich also sehr viel an Punkten bringen, würde ich den ganzen Abend reden, Aber vielleicht als Vorschlag, dass es heute nicht zu sehr belastet wird davon, Sie sprachen, der Dialog kann sofort geführt werden. Als Vorschlag, ein Termin, dass ein Abend von der unabhängigen Friedensbewegung veranstaltet, von einer Gruppe, meinetwegen in einer Kirche, mit Ihnen und Herrn Dr. Mayer stattfindet, wo Fragen gestellt werden können. Dass niemand ausgegrenzt wird. Das ist für mich die Frage, ist der Dialog offen für alle? Sind die Grundregeln der Kultur des politischen Streits gewährleistet oder nicht? Professor Reissig ging zwar nicht direkt auf die Fragen ein, gab aber bemerkenswerte Äußerungen von sich. Alles, was in diesem Dokument steht, wird von uns nicht nur unterschrieben, sondern als Anleitung zur Verwirklichung angesehen. Daran bitte messen Sie uns. Daran im Wettbewerb müssen wir auch Sie messen. Also, wir bekennen uns dazu. Wir denken darüber nach, wie das mit Leben erfüllt wird, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Dazu stehen wir. Wir müssen uns alle bemühen, weiter dialogfähig zu werden. Es ist zu diesem Dialog auch deshalb gekommen, weil dem auch tiefe Veränderungen in der SED vorausgegangen sind, in der Sicht, wie Friedenspolitik weitergemacht wird. Wir werden diesen Dialog erweitern, auf allen Ebenen, allen Bereichen. Er muss, wie wir es im Dokument geschrieben haben, nicht nur zwischen Funktionären der SED stattfinden. Er muss viel breiter sein, in dieser Art, wie es in diesem Dokument ausgedrückt worden ist. Er muss alle Gruppen einschließen. In diesem Sinne, ich will also überhaupt nicht ausweichen, das ist meine Antwort auf das, was Herr Fuchs und Herr Jahn gesagt hat, muss man über weitere Schritte nachdenken. Wir können nicht auf Zuruf sagen, die Diskussion wird jetzt dort sein. Wir müssen nur uns an den Grundsatz halten, dieser Dialog muss verbreitet, vertieft werden, keiner darf ausgeschlossen werden. On a boat, and the boat, it floats across the dreams, but we're learning that we fought and we sought, but we've never truly thought of all our dreams have been burning. We sleep, then we wake. I look to you, you turn away with a face so black and full of yearning. So don't you trap my golden wings, 'cause my wings are gold. Made to fly, made to cry, made to die for you. You gotta live your life. Don't take out pistols and knives. Just live your life, and you'll be learning. You've gotta live your life. Don't take out pistols and knives. Just live your life. Zu hören. Für mich leider nur am Radio. Ich wäre so gerne mitgefahren zum Streit der Ideologien im westdeutschen Freudenberg. Doch leider habe ich DDR-Arrest und konnte nicht dabei sein. Beim Dialog, von dem niemand ausgegrenzt werden soll. Keiner darf ausgeschlossen werden, verkündete Herr Reissig, und das Politbüro hat es abgesegnet, unterstrich er. Aber vielleicht sind die Anweisungen von oben bei uns in der Provinz noch nicht angekommen. Verstehen kann ich das nicht, wo doch alles im neuen Deutschland stand, schwarz auf weiß. Genau das, was ich schon in 1000 Beschwerden gefordert hatte. Offene Diskussionen, umfassende Informiertheit, Dialog zwischen allen. Wer ist denn nun mit allen gemeint? Etwa nur die, die in meinen Schulbüchern als Klassenfeind bezeichnet werden? komisch. Ich hatte schon so oft angeboten, mit den SED-Genossen eine Podiumsdiskussion zu machen. Warum wird mir verwehrt, was der SPD möglich ist? Ah, wahrscheinlich muss ich erst eine sozialdemokratische Partei in der DDR gründen. Das muss ja jetzt wieder ohne Gefängnisstrafe möglich sein, wenn die SED sagt, wir sprechen den Sozialdemokraten nicht das Recht auf ihre Existenz ab. Oder ist dies nur Zuckerbrot für anderswo? Ist es die alte Kluft zwischen Wort und Wirklichkeit? Kann man Professor Reißig trauen? Mein Angebot steht, Herr Professor. Ich erwarte Sie zum Dialog. Meine Adresse ist bekannt. Ihre SED-Genossen von der Staatssicherheit haben Sie genau registriert. Falls die Abteilung für die Beobachtung der Andersdenkenden aufgelöst ist, ja, dann wird neues Denken Wirklichkeit und wir finden uns sowieso. Ich denke, dass wir jetzt nach all den Dialogen etwas kulturelle Abwechslung gebrauchen können. Originell geht es zurzeit in der Umweltbibliothek in Ost-Berlin zu. Die Künstlergruppe AG Mauerstein stellt aus. Peter Wawerzinek hat sich unter die Besucher gemischt. Tatschke hat Zukunft, denn die Angepassten fallen von der toten Zeit ab wie Läuse, sagte Elias Canetti. Seine Mittel sind denkbar einfachste, ja geradezu naheliegend. Jeder könnte es, wenn er Igor Tatschke wäre. Er bemalt aufgeklappte Pappkartons, klebt Zeitungsschnitzel hinein oder sprüht Schallplatten einfach ein, füllt alle vier Wände des Raumes bis zur Decke aus. In der Mitte der bemalte Fernseher, ein Testprogramm. Seine Kunst ist absolut eigenständig, jedoch ist der Zugang nicht so leicht, denn immerhin hat er die Großstadt auf Echos abgeklopft, ein überhaupt chaotischer Fundus für jeden Bürger, jeden Künstler dieser Stadt gratis. Erst recht für ihn. Und er trifft den Nerv der Zeit, seiner Zeit, weil er in einer Bewegung steckt, die unmittelbare Veränderung bereits praktiziert, still aufkommende Gefühle gegen Althergebrachtes auslebt, expressiv orientiert ist, im Bewusstsein Grundlegendes in der Kunst wie im Leben zu verändern, beides nebeneinander liegend. Er arbeitet nicht im Verborgenen, er hat die Bewegung und Abstraktion in der Kunst lebendig gemacht, neu inszeniert, um Dinge zusammenzubringen, Häuser, Schönheit, Egozentrik, Parolen, Wut, Körperteile, Blickwinkel, Armreifen, Ohrläppchen, Schrift, schließlich Autos, Papierknistern, Pornografie und Taxifahrer, wie sie halt eben gewöhnlich so nebeneinander liegen. Dies aufzuzeigen ist die eigentliche Provokation seiner Bilderwelt. Es handelt sich eben nicht um ein jugendlich frisches Großstadt-Frühlingsgedichtchen, angefüllt mit schlaffen Vergleichen, doppelsinnigen Anspielungen, verdeckten Aussagen. Seine Kunst ist pur und rund ist der Raum, in der sie sich artikuliert. Wenn einst die Wirklichkeit seiner Bilder ihr gleichen wird, hat die eigentliche Revolution der Sinnlichkeit, die Entladung, stattgefunden. Ja, der Betrachter, der Eingeweihte oder Nicht-Eingeweihte, wünscht sich ein solches Berlin, eine solche Stadt, die farbentolle Mozart-Zentrale, eingehüllt von zwingendem Rhythmus der Sofortäußerung. Stehen deinen Mann, bitte lag ein Schuss, bitte lag ein Schuss. Norm, Norm, Norm, du bist nur Norm geboren, schaffst du keinen Norm, bist der Fall. Kommst du dann zur Arbeit, du glaubst, du bist befreit, doch dort musst du deine Minuten schaffen, von den Rappen ran, von den Rappen ran. Norm, Norm, Norm. Du bist doch Norm geboren, schaffst du keine Norm, bist der Fallon. Ja, kommst du dann zur Arbeit, du glaubst, du bist befreit. Doch dort musst du deine Minuten schaffen, von den Rappen ran, von den Rappen ran. Norm, Norm, Norm, du bist doch Norm geboren, schaffst du keine Norm, bist der Fallon. Haus. Deine Frau zieht dich aus, doch du fühlst dich nicht in Form, doch du beschaffst deine Norm. Norm, Norm, Norm, du bist doch Norm geboren, schaffst du keine Norm, bist der Baller. Kommst du dann in den Himmel und fühlst dich wie neu geboren, doch dort ist alles scheißegal, doch gibt es nicht keine Norm. Norm, Norm, Norm. Du bist doch Norm geboren, Norm, Norm, Norm, du bist von die Norm gestorben. Gesegnet sei die Norm. Ja, die Norm. Wenn mir heute etwas wirklich Spaß gemacht hat, dann war es die Unterhaltung, die Peter Wawerzinek mit Igor Tatsch geführte. Die scheiß Norm, die Saukerle musikalisch bekämpfen, greift Igor mit anderen Mitteln an. Ich wollte dich jetzt mal ganz persönlich nochmal fragen, wie kam es zu dieser Idee? Das ist eine Idee, die besteht eigentlich schon, solange ich überhaupt Bilder mache. Das hat jetzt nichts mit einer Idee zu tun, jetzt die Ausstellung zu machen. Irgendwie haben sich dann die Möglichkeiten eröffnet und dann ist das passiert sozusagen. Und dann kam, naja, könnte man mit Packpapier machen oder könnte man so machen, könnte man so machen. Und dann hat sich das im Grunde zu diesem Gesamtkonzept ergeben. Das ist nichts damit zu tun, jetzt die so eine abstrakte Kunst, also Galerie, und da hängen dann die Leute rein, ah, schön, nicht schön und so. Das soll einfach Spaß machen. Da hätte ich also jetzt nochmal eine Frage, und zwar, die du ja bestimmt auch erwartest, die Mauerstein AG. Ne? Ich habe ja auch lange schon vermutet, dass das bestimmt mal mit dir selber begonnen hat als Einzelperson, ohne konkrete Zielrichtung, wer nun irgendwann dazu stoßen darf und wer nicht. Wie weit würdest du sehen? Könnte die Mauerstein AG etwas Umgreifendes werden oder bleibt es etwas für ein eingeweihtes oder interessiertes Publikum? Ja, Mauerstein AG, das ist so ein schönes Wort, mit dem man gut spielen kann. Wa? Und das, was man immer so schön raus und dazu nehmen kann. Weil Mauerstein AG im Grunde genommen ist Fakt, Mauerstein Produktion, so habe ich meine Bilder unterschrieben. Weil ich einfach diese Künstlertum, diese signierte hasse, weil der Kunst heutzutage sowieso bloß ein Produkt ist, mehr oder weniger. Und damit muss man sich nun mal abfinden. Und das habe ich eben Mauerstein Produktion genannt und dann ging das eben weiter, haben wir eben mehr Sachen gemacht. Da kamen mehr Leute dazu, die mir geholfen haben, ohne die sowas auch gar nicht möglich ist. Das sind Leute, die machen mit, kommen. Und gehen wieder und sind auch andere Leute, die wieder mitmachen. Im Grunde genommen ist Mauerstein AG auch eine Sache, ein Witz, ein Spaß an sich. Das ist jetzt nicht so, Mauerstein AG, da, und der hört dazu und der hört nicht dazu und zack, zack. Und sondern das ist einfach bloß ein Spaß. Deine Bilder sind nun sehr comicnah, eine Sache, die hier sowieso fehlt. Und dann haben sie auch eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten, die sie nun mit einbezieht. Na? Und was meinst du jetzt, welche Gruppe? Ich meine jetzt also von Aussehen her, was man eventuell punknahe nennen könnte. Also die Schrillheit, die Buntheit mit einbezieht. Ne? Und dahin würde ich jetzt nochmal fragen, ob das nun... Meinst du jetzt fast schon Ideologie verbunden ist? Ob da irgendwie eine Ideologie hintersteckt? Naja, wenn Fun oder Spaß eine Ideologie ist, dann schon, ja. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, wie lange du das schon gemacht hast, also wann du angefangen hast, überhaupt mal zu zeichnen, sicher ganz früh, wie die Ausstellung zustande gekommen ist und wie lange sie noch zu sehen sein wird und was du dir selber erhoffst. Also erstmal die Ausstellung ist bis Ende November zu sehen und wer noch was merkt, sollte hingehen, wa? Ist mal klar. Also. Und ansonsten, wie lange ich Bilder male, ist eigentlich, kann man eigentlich nicht sagen. Sagen wir mal so, naja, jeder malt mal irgendwas und so. Aber in den letzten 3 Jahren, sagen wir mal so, hat sich das so ein bisschen verdichtet. Und die meisten Bilder, die zu sehen sind, sind eigentlich in diesem Jahr gemalt. Weil ich dazu erst gekommen bin, weil vorher habe ich gearbeitet, ja, und wenn man arbeiten geht, also so regelmäßig, dann kann man einfach nicht so viele Bilder malen und sich damit auch nicht richtig auseinandersetzen und so. Naja, und damit es geht, habe ich geheiratet und nicht nur deswegen und bin Hausmann sozusagen und habe deswegen auch von der staatlichen Seite kann ich das sozusagen dann machen, ne? Kann ich dann den ganzen Tag malen. Halt mich fest! Wut findet nicht statt. Ich bin so satt. Halt mich fest! Oh, halt mich fest! Ich dreh mich im Kreis, mir wird glühend heiß. Halt mich fest! Oh, halt mich fest! Meine Sehnsucht ist ein Schrei, meine Hoffnung Raserei. Halt mich ja nicht fest, halt mich ja nicht fest, ja nicht fest. Das war jetzt Klick und Aus mit Halt mich fest, eine unabhängige DDR-Produktion. Wir befinden uns immer noch im Gespräch mit Igor Tatschke. Die Idee kam und dann ist es passiert. Die Mauerstein AG. Eventuell Punk, nah, schrill und bunt. Und damit er ungestört arbeiten kann, hat er geheiratet. Peter Wawerzinek wollte mehr wissen. Ja, Igor, ich würde gerne noch fragen, wie viele Ausstellungen du schon bisher gemacht hast und ob du schon mal versucht hast, staatliche Stellen mit einzubeziehen, ob du, also wie Künstlerverband oder dich zu beteiligen an der Dresdner Ausstellung zum Beispiel oder solche Sachen unternommen hast oder ob du das als völlig weit hergeholt empfinden würdest. Zur ersten Frage, ich habe eine Ausstellung schon gemacht, auch hier in so in der Nähe, in der Schönhauser. Und war ungefähr vor einem halben Jahr, war? Ja. Vor einem halben Jahr, ja. Das ist eine Wohnungsausstellung, ja? Eine Wohnungsausstellung, also eine privat, also hat auch mit hat ja auch sehr viel Ärger dadurch gegeben, war? Und der Ärger ist? Na, bei der Ausstellungs-, also die Ausstellungseröffnung haben sie mit Polizei räumt und hab Ärger und ich hätte eine Ausstellung, wollten sie Strafverfahren und naja, diese ganzen, Brücke, die halt aufzuzählen ist, auf jeden Fall hat es Ärger gegeben, war? Und wurde auch, war auch den ganz schön heiß mit Ordnungsstrafen und so weiter und so fort. Naja, zur 750-Jahr-Feier passt wahrscheinlich nicht Bild, ist mir auch real. Wahrscheinlich war es so der Höhepunkt der 750-Jahr-Feier. Müssen sie wohl erkannt haben. Weil du auch gefragt hast, warum nicht im Künstlerverband und so weiter und so fort. Ich wohne in Ludwigsfelde, also das ist so im Kreis Zossen, so das, somit auch so eine kulturloseste Landschaft, die man sich so vorstellen kann. Ich meine, was ist eigentlich nicht kulturlos hier? Und so einen Bunker wollten wir bemalen, lag halb im Wald und so eine große Aktion. Und das ist jedenfalls so schlimm geworden. Also ich habe mich da auch wirklich mit den Stellen auseinandergesetzt, konstruktiv, und habe da Eingaben geschrieben und so weiter und so fort, weil es sollte übermalt werden und wir wurden festgenommen. Und ich hatte einen hin und her. Und dann die Leute, die da gewohnt haben, fanden das ja nicht mal schlecht, was wir daran gemalt haben. Und der hat Repressalien, also der kleine Kreis Thorsten fühlte sich ja völlig überfordert, der konnte damit überhaupt nichts anfangen und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch Skizzen eingereicht für die Bemalung. Und da wurde mir dann bescheinigt von einem wirklich höchst kompetenten Menschen wie dem Bürgermeister von Ludwigsfelde für so eine Sache, der hat dann eben gesagt, dass das völlig der sozialistischen Kunstauffassung widerspricht. Und naja, dann wusste ich ja auch schon Bescheid. Aber würdest du für dich selber das auch träumen oder wünschen, dass große Flächen, also wie Häuserwände, von dir selber bemalt? Oder würdest du lieber doch in dem Material bleiben, bei Pappe oder? Naja, ich habe wirklich jetzt keine Lust, nur ständig so als unterdrückter Künstler zu gelten und da was zu machen und da eine kleine Ausstellung und so, weil ich das nicht für eine eigene Lösung halte. Ich habe aber auch keinen Bock, hier irgendwie so jemand zu sein, den sozusagen der Kunsthandel sozusagen einkauft und er, naja, der macht ja auch ein bisschen schräge Kunst und so, den haben wir jetzt hier auch und der macht da ein bisschen und da etwas und da könnt ihr ja mal sehen, Weltniveau sozusagen. Die wahre Lösung wäre, wenn eigentlich gar nicht dieses Problem stehen würde. Da würde ein Galerist kommen und sagen, ja gut, stellen wir aus, wäre nicht schlecht und so. Und dann stellen sie es aus oder die sagen eben, das ist blöd und so. Aber hier kann man ja schon manchmal kommen, entweder ist man kritisch und dann sagen manche, ja, was Kritisches brauchen wir so und so. Oder andersrum, also meistens sind ja andersrum. Das ist irgendwie keine Basis, das ist einfach kunstfeindlich, finde ich, die ganze Situation und so. Man will ja irgendwo mehr. Und da ist also diese Provinzialität hier so extrem, dass man dann, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht die Auswege oder die Wege aufzählen, die man dann gehen kann, oder? Ja, aber das ist ja nun gerade bei deinen Bildern spürbar, dass die Provinzialität abgearbeitet ist worden bei dir. Ja, sagen wir so, das ist im Grunde genommen nur Freisprengen von Druck, der ja immer da ist. Das ist ja jetzt nicht so das ist jetzt ein Ausdruck von Freiheit oder so. Meiner Meinung nach ist das im Grunde genommen nur so ein Freimalen, kann man sagen. Denn der Druck ist ja immer ständig da und so. Tipps für die nächsten 4 Wochen. Die Ausstellung von Igor Tatschke ist noch bis Ende November in der Umweltbibliothek zu sehen. Und noch einige Termine der Umweltbibliothek. Am 31. Oktober findet um 10 Uhr eine Vollversammlung der Kirche von unten statt. Am 1. November gibt es einen Edith Piaf-Abend mit Sophia Hoffmann und Katrin Pfeiffer ab 20 Uhr. Und am 5. November könnt ihr Sarkophag lauschen, ein gelesenes Theaterstück von Wladimir Gubaja zur Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Die Umweltbibliothek ist in der Griebenowstraße 16. Vom 27. bis 29. November findet das 4. Berliner Ökologie-Seminar zu dem Thema Umbau der Industriegesellschaft statt. Anmeldungen dazu sollten rechtzeitig eingehen. Das Seminar läuft in der Zionsgemeinde, auch Griebenowstraße 16. In den nächsten Wochen gibt es 3 weitere Veranstaltungen von Künstler in Aktion gegen den Hunger in Afrika. Bei Nummer 34 am 30. Oktober stellt Wolfgang Janisch Grafik und Druck aus. Es wird ein Dokumentarfilm über Liv Hoffmann gezeigt mit dem Titel »Brüder, es brennt«. Und Hans Lessig präsentiert jiddische Lieder in der evangelischen Kirche Friedrichsfelde am Tierpark 28. Kommen wir zur Nummer 35 am 13. November. Ulrich Plenzdorf liest zur Friedensdekade in der Samariterkirche, Samariterstraße, kein runter, kein fern. Die Nummer 36 ist dann wieder in der Kirche Friedrichsfelde. Es gibt Lieder mit Jenny Kühn und Carsten Treuke sowie Lyrisches mit Jürgen Rennert. Vom 8. bis 18. November findet unter dem Motto Miteinander leben die Friedensdekade der evangelischen Kirche in verschiedenen Berliner Gemeinden statt. Wichtig dabei die Friedenswerkstatt in der Christuskirche in Schönweide, Vielstraße. Ab 10 Uhr werden Themen wie Ökologie, Menschenrechte, Abrüstung unter dem Titel Die Verantwortung der Regierten behandelt. Also schön oder schlecht, die Sendung ist mal wieder zu Ende. Radio Glasnost ist nach wie vor über Radio 100 in der Potsdamer Straße 131 in 1000 Berlin 30 zu erreichen. Telefon haben wir auch und das ist die Nummer 216 4083. 216 4083. Sagt es nochmal, Radio 100 ist in der Potsdamer Straße 131 in 1000 Berlin 30 zu erreichen. Es gibt auch noch eine andere Adresse. Das wäre dann Claudia Schulz in der Potsdamer Straße 130a in 1000 Berlin 30. Claudia Schulz, Potsdamer Straße 130a in 1000 30. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und hoffe, euch auch bei der nächsten Sendung wieder begrüßen zu dürfen, wenn ich dann nicht schon wieder heiser bin. Und die ist, wenn ich jetzt richtig rechne, am 30. November ab 21 Uhr. Die Technik machte Captain Nemo, die Redaktion lag bei Dieter Wulff und tschüss sagt euch Ilona Marenbach. Oh, yeah.